Nachricht 3. Hier ist Carlo. Hallo, ihr Lieben. Ich bin gerade am Bahnhof und warte auf den Zug. Sagt mal, habt ihr Lust, morgen mit in den Zoo zu gehen? Das macht den Kindern sicher Spaß. Ruft mich heute Abend zu Hause an. Bis dann.